lese den Text für die heutige Predigt. Wir sind immer noch im Alten Testament, im Buch Nehemia, heute Kapitel 5. Und es erhob sich ein großes Geschrei des Volks und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen: Unsere Söhne und Töchter sind viele, wir müssen Getreide kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen: Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir verpfänden, damit wir Getreide kaufen können in der Hungerzeit. Wieder andere sprachen: Wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen für die Steuern des Königs. Nun sind wir doch von gleichem Fleisch und Blut wie unsere Brüder, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, und wir können nichts dagegen tun, und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Da ich, Nehemia, aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Vorsteher und sprach zu ihnen: Ihr treibt Wucher, einer gegen den anderen. Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Ihr aber wollt eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach: Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Erlassen wir ihnen doch diese Schuld. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie: Wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach: So schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn. Und das Volk tat so. Ich bete noch. Wir sind im Buch Nehemia und es ist immer spannend zu sehen, wie etwas, was vor so langer Zeit geschrieben wurde, also konkret hier 445 vor Christus hat sich das alles abgespielt, wie das für dich und mich heute relevant ist in München und in Grünwald. Und da ging es in diesem Buch zentral darum, dass die Stadtmauer in Jerusalem da niedergelegen ist. Das heißt, man hatte keinerlei Schutz vor Feinden, Leute, die gegen die Menschen in Jerusalem, gegen die Juden waren. Und es war auch wichtig, um in Ruhe Gottesdienst feiern zu können im Tempel. Das ist mal so kurz ein bisschen, wo wir geschichtlich sind. Und wir hatten letzten Sonntag dann gesehen im Kapitel 4, dass natürlich dem Widersacher Gottes, der Teufel, es nicht gefällt, wenn Reich Gottes gebaut wird, wenn etwas nach vorne geht, etwas getan wird. Und da hatten wir letzten Sonntag gesehen, dass dann eben der Teufel versucht hat, die Menschen in Jerusalem von außen einzuschüchtern, dass sie entsprechend Angst bekommen und dass ihnen der Mut sinkt. Wir hatten dieses Thema Kampf gegen die Entmutigung. Und als es heißt im Text, und das Volk von Juda, das war ziemlich entmutigt, dann hatten wir gesehen, dass Nehemia als von Gott berufener Führer hingestanden ist und gesagt hat: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und wir hatten darüber gesprochen, dass du und ich das auch immer wieder brauchen. Diese Zusage von Jesus Christus: fürchte dich doch nicht. Fürchte dich nicht, ich bin der Gott, der es wirklich auch im Griff hat. Und Nehemia hatte nicht nur gesagt, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, sondern denkt an den Herrn. Denkt daran, wie großartig Gott ist, wie souverän er ist, wie groß seine Liebe ist, seine Fürsorge und so weiter. Und das hatte sie dann ermutigt, an diesem großen Werk weiterzumachen. Diese Mauer, diese Stadtmauer, die schon bis zur Hälfte gebaut war, entsprechend voll weiterzubauen. Und wenn es so ist, dass es dem Teufel nicht gelingt, dich und mich oder Gemeinden von außen zu entmutigen, dann ändert er manchmal seine Strategie und versucht, uns oder dich und mich von innen heraus zu entmutigen. Was meine ich damit? Wir sehen hier im Text, dass die Leute untereinander plötzlich wirklich, es erhob sich ein großes Geschrei, heißt es im Vers 1. Da war plötzlich eine Unzufriedenheit da und ein Streit untereinander. Und es ist genau das, wie der Widersacher versucht, eben das Volk Gottes zu schwächen. Und im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, im Kapitel 12, im Vers 25, sagt Jesus Folgendes: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Also ein Haus, ein Ehepaar, eine Familie, eine Gemeinde und so weiter, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Jesus betont hier, wie wichtig es ist, bei allen Differenzen, die man manchmal haben mag, im Grundsätzlichen doch wirklich so eine ganz tiefe Einigkeit zu haben, zu sagen, letzten Endes, wir ziehen doch am gleichen Strang. Wir haben doch letzten Endes das gleiche Ziel. Wir haben jetzt bei der Gardasee-Freizeit nächste Woche, da wird ein Pastor dabei sein aus USA, der heißt Bill White. Und er hatte mir vor ein paar Jahren erzählt, wie sie es in ihrer Kirche machen. Es ist eine große Kirche und dort gibt es 5 Älteste. Diese 5 Älteste, das ist das Biblische, das ist das Leitungsteam, der Leitungskreis dieser Kirche, dieser Gemeinde. Und sie haben es für sich so beschlossen, das muss man nicht unbedingt machen, aber sie haben gesagt, so wie Werner, du hattest vorhin diesen Psalm 133 vorgelesen, also schön betont wird, wie toll es ist, wenn Brüder und Schwestern einmütig beieinander sitzen, wenn es so diese in Christus geschenkte herzliche Einigkeit gibt. Und sie haben als Leitungskreis das so entschieden, als Älteste, dass wenn irgendetwas Neues, Größeres angegangen werden soll, also wirklich eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll, dass sie es nur dann machen, wenn alle 5 Älteste zu einem Ja finden. Das heißt, angenommen 3 sind dafür, 2 sind dagegen, dann machen sie es zunächst mal noch nicht. Sie reden weiter darüber, sie ringen miteinander, tauschen Argumente aus, warum es gut, warum es schlecht ist und so weiter. Sie ringen wirklich miteinander, sie beten auch darüber und sie vertrauen, dass letzten Endes der Heilige Geist bei allen 5 Ältesten so wirken wird, dass wenn es wirklich Gottes Wille ist, dass dann die anderen 2, die bisher dagegen waren, zumindest an den Punkt kommen zu sagen, ich habe einen Frieden darüber, dass wir es machen. Selbst wenn es nicht zunächst mal mein erstes Jahr gleich gewesen wäre. Wie gesagt, das muss man nicht so machen, aber ich denke, das zeigt etwas auf von dem, wie gut es ist, auch die Einigkeit wirklich zu betonen, zu sagen, wie gut es ist, gerade auch im Reich Gottes. Wir hier bei Gospel Church München, wir hatten mal uns einige Monate Zeit genommen im Ältestenkreis und haben überlegt, gebetet, ist das auch etwas, was wir machen sollten? Und wir haben uns als Ältestenkreis dazu entschieden. Älteste sind hier der Pastor Sam Goodwin und der Tim Tolley und ich und der Timon, der ist immer mit dabei. Das ist noch kein Ältester, aber der ist bei den Ältestentreffen mit dabei. Und wir haben das so für uns entschieden, weil wir glauben, da wird letzten Endes Segen darauf liegen. Und ich glaube, dass auch vielleicht eine gewisse Uneinigkeit ferngehalten wird von der Gemeinde. Ich weiß auch beispielsweise in Familie, anderen Beziehungen, Ehe, das ist nicht so einfach, immer auf einen Punkt zu kommen, wo man wirklich sagen kann, jawohl, wir ziehen jetzt in die gleiche Richtung, aber ich möchte dir, ich möchte euch Mut dazu machen. Ich selber mache das nicht perfekt, aber ich denke, es ist gut zu lernen, hier vom Text zu sagen, es ist sehr weise zu versuchen, sich so auszutauschen, zu beten und dann irgendwann mal an den Punkt kommen, sagen, jetzt haben wir gemeinsam eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung dann auch zu leben. Was nicht hilfreich ist, ist, wenn plötzlich dann einer oder auch mehrere zwar gesagt haben, jawohl, aber dann in der Praxis das unterminieren. Wie gesagt, keiner wird es perfekt machen, aber ich denke, das ist etwas, was hier zu Recht betont wird, so eine Einigkeit zu haben. Und wir schauen uns heute Morgen drei Hauptpunkte an. Erstens, es erhob sich ein großes Geschrei, die Verse 1 bis 5. Und zweitens, wie Nehemia reagiert, die Verse 6 bis 8. Und drittens dann, aus Ehrfurcht vor Gott großzügig zu sein. Lass uns mal reinschauen in den Text zum ersten Punkt. Es erhob sich ein großes Geschrei. Und das muss uns bewusst werden, wenn viele der Männer an der Stadtmauer gearbeitet haben, heißt es auch automatisch, dass sie in der gleichen Zeit nicht auf den Feldern gearbeitet haben. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass die Frauen anfangen, unzufrieden zu sein und zu sagen, das ist ja schön und gut, liebe Männer, wenn ihr die Stadtmauer aufbaut, aber wir brauchen bitteschön auch was zu essen. Wir brauchen finanziell, wirtschaftlich, wir müssen ja versorgt sein. Alles recht und gut hier mit dem Nehemia und Reich Gottes und Stadtmauer aufzubauen, aber jetzt wollen wir bitteschön mal was auf dem Tisch zu essen haben. Und dann im Vers 2 heißt es hier, die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um das Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Das heißt, die sagen, wir müssen sogar Söhne und Töchter verpfänden, um überhaupt Essen zu haben, um Getreide kaufen zu können, um zu leben. Und dann im Vers 3 wird gesagt, andere haben gesagt, wir müssen die Häuser, die Äcker, die Weinberge verkaufen, damit wir uns eben gerade das Getreide, das heißt das Essen überhaupt leisten können. Und im Vers 4 wird dann gesagt, andere, denen es wirtschaftlich besser gegangen ist, die haben gesagt, wir mussten nicht die Äcker und Weinberge verkaufen, aber wir mussten Geld darauf aufnehmen. Warum? Damit wir die Steuern bezahlen können des persischen Königs. Der persische König, der war ziemlich heavy. Das heißt, die Steuern waren wirklich extrem hoch gewesen. Der hat die ganzen Regionen finanziell ausgepresst. Das heißt, die haben gesagt, selbst die Reicheren mussten dann Geld aufnehmen auf die Äcker und die Weinberge, um diese Steuern bezahlen zu können. Wir sehen dann im Vers 5, da wird es nochmals ein bisschen zusammengefasst, wie heftig es gewesen ist. Da wird beschrieben von ihnen, dass manche der Söhne und Töchter versklavt wurden, wohlgemerkt von eigenen Leuten, von den Israeliten. Und dann wird im Text gesagt, dass manche der Töchter misshandelt wurden. Da heißt es hier, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden und wir können nichts dagegen tun. Die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass gemeint ist, dass sie eben sexuell missbraucht, erniedrigt worden sind. Und dann heißt es, und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Also genau das, wo sie eigentlich hätten Geld verdienen können, um für das eigene Essen zu sorgen, das hat ihnen auch nicht mehr gehört. Das heißt, wir sehen, selbst damals gab es Zeiten, die wirtschaftlich, finanziell sehr, sehr schwierig gewesen sind. Und hier hat es zu Recht ein wirklich großes Geschrei gegeben. Ich lese mal aus dem 3. Buch Mose und dem 5. Buch Mose. Das sind Verse, die Gott seinem auserwählten Volk, den Israeliten, gegeben hat. Zuerst mal aus 3. Mose 25. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisaßen, dass er neben dir leben könne. Also Gott betont, wie wichtig es ist unter den Israeliten, dass wir auch den Augen im Blick haben. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 15, ab Vers 4, und Gott ist derjenige, der hier spricht, er sagt, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Dann wirst du vielen Völkern leihen. Das heißt, euch wird es finanziell gut gehen. Ihr könnt sogar anderen Völkern leihen, weil ihr so einen Überfluss hast. Doch du wirst von niemanden borgen. Du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand herrschen. Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Es gibt ganz viele andere Bibelverse, die ganz ähnliche Sachen sagen. Man muss es natürlich ausgewogen halten. Ich weiß, im Neuen Testament gibt es auch den Vers, wo gesagt wird, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das heißt, man muss es natürlich jetzt ausgewogen sehen. Nichtsdestotrotz, Gott hatte dieses Volk Israel auserwählt als sein besonderes, geliebtes Volk. Und es war ihm wichtig, auch wie sie miteinander gelebt haben, wie sie auch die Ärmeren im Blick gehabt haben. Und es führt uns jetzt zum zweiten Hauptpunkt hier. Wie reagiert Nehemia auf dieses Geschrei, auf all das, was hier vorgebracht wird? Und wir sehen hier, da heißt es im Vers 6, als ich, das ist Nehemia, aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Nehemia ist wirklich zornig geworden. Und ich weiß, du und ich sind oft gut darin, auf eine sündige Art und Weise zornig zu sein, aber es gibt auch ein Zornigsein, das so eine Art gerechtfertigter, geheiligter Zorn ist. Wir sehen das bei Jesus Christus beispielsweise im Tempel, als er die ganzen Händler rausschmeißt aus dem Tempel. Und hier Nehemia ist ein Mann Gottes, er ist nicht perfekt, aber in dieser Situation in der Gnade Gottes handelt er nicht sündig, sondern es ist ein gerechtfertigter, geheiligter Zorn, dass er weiß und spürt, wie es hier zugeht, das ist nicht in Ordnung. So soll es auch nicht weitergehen. Und wir lernen hier auch etwas in diesem Text von Gott, beziehungsweise verschiedene Dinge. Das eine ist, die Bibel betont immer wieder auch, dass Gott ein gerechter Gott ist, dass ihm Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Ich lese einfach mal drei Verse, man könnte noch viel mehr lesen, aus Psalm 11. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Oder Psalm 96. Denn er kommt, also Jesus Christus, zu richten das Erdreich. Und wie wird er den Erdkreis richten? Er wird den Erdkreis richten mit was? Mit Gerechtigkeit. Und die Völker mit seiner Wahrheit. Und das ist Gutes zu wissen. Ich weiß, es gibt so viele ungerechte Dinge, die wir hier erleben in dieser Welt. Und da ist es gut zu wissen, es wird der Tag kommen, an dem Jesus Christus für Gerechtigkeit sorgen wird. Das ist ein Charakterzug von Gott. Gott ist wirklich vollkommen perfekt. Er ist Liebe. Aber er ist unter anderem auch wirklich gerecht. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und dann wird gesagt in Sprüche 31, tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Das heißt, Nehemia ist hier wirklich im biblischen Sinne zu Recht zornig, ärgerlich, er weiß, so kann und soll es nicht bleiben. Und dann lesen wir hier im Vers 7, und ich hielt Rat mit mir selbst. Und wir wissen von den Kapiteln vorher, Nehemia ist ein sehr gottesfürchtiger Mensch gewesen. Wir wissen auch, dass er ein Mann gewesen ist, der sehr viel gebetet hat. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn es hier heißt, und ich hielt Rat mit mir selbst, Ich glaube nicht, dass er nur sich selber gefragt hat. Ich bin ziemlich sicher, dass er auch diesen Moment, diese Zeit genommen hat, um auch im Gebet vor Gott zu treten. Einfach zu wissen, wie soll ich jetzt handeln? Was ist das Richtige hier in dieser Situation zu tun? Und dann sehen wir, heißt es im Vers 7, und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Wir sehen hier Nehemia, und wir hatten immer wieder gesprochen, Nehemia, der wird, wie auch sonst in der Bibel betont, Gott ist zu 100% souverän und wirkt, aber du und ich sind zu 100% verantwortlich. Und wir sehen das jetzt auch hier bei Nehemia. Er ist ein gottesfürchtiger Leiter, Führer, der dann sagt, ich rufe jetzt erstmal all die Vornehmen, die Ratsherren zu mir. Diejenigen, denen es finanziell wirklich gut gegangen ist. Und er hat kein Problem, die berechtigte Kritik klar und deutlich auszudrücken und zu sagen, er sagt zu ihnen, wollt ihr denn Israeliten, Juden untereinander Wucher treiben? Wir wissen von anderen Texten, dass sie damals so ungefähr 12% verlangt haben. 12% Zinsen, das ist Wucher. Insbesondere in einer Zeit, die hier beschrieben wird als Hungerszeit. Das heißt, Nehemia als weiser Leiter Gottes ist hingestanden zu den Führern, Ratsherren, Vornehmen, hat gesagt, wollt ihr denn Wucher treiben? So soll es nicht sein, dass ihr von euren Brüdern und Schwestern, die schon an Armut leiden, jetzt noch 12% ungefähr Zinsen nimmt. Und dann sehen wir hier direkt danach, und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben, das im Vers 8, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Das heißt, er nimmt jetzt, beziehungsweise zunächst mal hat er nur die Reichen zu sich gerufen. Jetzt hat er alle, das ganze Volk zu sich gerufen, die Reichen und die Mittleren und die Armen, alle zusammengerufen und hat gesagt, lass uns mal überlegen, wie ist es denn gewesen in der Geschichte? In der Geschichte war es so, dass leider immer wieder Juden auch Sklaven geworden sind, zum Beispiel im babylonischen Exil. Und wir wissen, dass in dieser Zeit des babylonischen Exils reiche Juden viel Geld eingesetzt haben, um Juden freizukaufen von den Heiden. Die haben gesagt, das ist nicht richtig, dass ein Jude ein Sklave sein soll und dann noch von einem Heiden. Das heißt, in der Vergangenheit haben sie so gemacht, sie haben viele der Juden wirklich wieder freigekauft, von der Sklaverei freigekauft in die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und jetzt, was wir hier erleben, ist, dass plötzlich einige dieser reichen Israeliten, Juden, dass sie Töchter und Söhne vom eigenen Volk versklavt haben. Und Nehemia sagt, liebe Leute, so kann es nicht zugehen. Wir haben in der Vergangenheit doch unsere Brüder und Schwestern freigekauft. Was soll das denn, bitte schön, dass wir jetzt anfangen, untereinander Söhne und Töchter zu versklaven? Und dann heißt es hier am Ende vom Vers 8, da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Gott hatte wirklich in ihr Herz durchgedrungen. Das heißt, in der Gnade Gottes hat er Nehemia das sehr weise gemacht. Er hat es klar angesprochen, hat es auch auf eine gute Art und Weise angesprochen. Und da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt, aus Ehrfurcht vor Gott großzügig zu sein. Und es ist ein anderer Charakterzug Gottes, den man hier sehr deutlich sieht in diesem Text. Gott ist perfekte Liebe. Er ist wirklich gerecht. Er ist heilig, aber Gott ist in seinem Kern auch wirklich großzügig. Gott ist in seinem Charakterzug, in sich selber ist Gott ein sehr, sehr großzügiger Gott. Und dann heißt es hier im Vers 9, dass Nehemia sagt, das, was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind. Also er spielt nochmals auf das an, dass es doch nicht sein kann, dass sie jetzt eigene Söhne und Töchter versklaven. Er sagt im Vers 9, das ist nicht gut. Und dann im Vers 10 sagt er, wisst ihr was? Und Nehemia war ja, hat er selber eine große Karriere gemacht. Der war wirklich finanziell gesehen sehr reich gewesen. Er kam vom persischen König. Und da heißt es dann im Vers 10, ich, Nehemia, und meine Brüder und meine Leute, das sind die Reichen, die mit ihm gekommen sind, haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Das heißt, er hat auch Geld verliehen an die Ärmeren. Wir wissen nicht, ob er selber auch so Wucher getrieben hat. Ich denke wahrscheinlich eher nicht, aber das sagt uns der Text nicht. Und dann sagt Nehemia hier im Vers 10, wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Er sagt einfach, ich weiß, ich habe denen auch wirklich Brüdern und Schwestern hier, ich habe ihnen vieles geliehen, vieles gegeben und eigentlich müssen sie mir das irgendwann zurückzahlen. Aber er sagt jetzt in dieser Situation, erkennt er, es ist jetzt wirklich wichtig, hier großzügig zu sein. Nicht so kleinkariert zu denken, sondern wirklich finanziell großzügig zu sein. Er sagt, wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Lass uns großzügig sein. Und dann im Vers 11 geht Nehemia weiter und er sagt, ich will nicht nur, dass ihr die Schulden erlasst. Er sagt jetzt sogar, und das muss man sich auf der Zunge gehen lassen, er sagt, die Häuser, die mittlerweile euch gehören, die früher ihnen gehört haben, die Äcker und Weinberge, die früher ihnen gehört haben und euch jetzt gehören, da möchte ich bitteschön, dass ihr die Häuser, die Äcker und die Weinberge ihnen wieder zurückgebt. Das ist nochmals eine Stufe größer. Also nicht nur zu sagen, okay, wir erlassen die Schulden, sondern die Äcker, die Weinberge und die Häuser, die sollt ihr bitteschön zurückgeben. Und natürlich ist es völlig konträr zu dem, wie die Israeliten damals im Herzen gedacht haben und auch wie du und ich oft denken. Völlig konträr. Das Normale im Herzen ist, dass man sagt, ich will eigentlich mehr haben und nicht weniger. Und wir sehen im Neuen Testament von Jesus Christus im 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Jesus Christus, der bei Gott dem Vater im Himmel war, der wirklich den perfekten Reichtum überhaupt genossen hat, aus Liebe zu dir und zu mir war er bereit, arm zu werden. Wie ist er arm geworden? Indem er in unsere zwar schöne, aber manchmal auch armselige Welt gekommen ist, wirklich sich erniedrigt hat. Und warum hat er es gemacht? Damit du und ich bei Gott wahren Reichtum finden können. Diese persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott Jesus Christus. Jesus war bereit, Reichtum aufzugeben, damit du und ich nicht dauerhaft in der Armut bleiben müssen. Der geistlichen Armut, aber auch der wirtschaftlichen Armut, sondern dass Gott eben auch dich und mich versorgt. Und wir sehen hier dann ganz interessant, dass die Israeliten, die hier vorher schlecht gehandelt haben, dass sie wirklich im Herzen berührt sind. Da heißt es hier im Vers 12, da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben. Und wir wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Das ist wirklich ein Wirken des Heiligen Geistes, dass sie dazu bereit waren, das zu tun. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass es damals Gott so gemacht hatte, dass es alle 7 Jahre ein sogenanntes Erlassjahr gegeben hat. Alle 7 Jahre wurden nämlich den Armen, die früher vielleicht noch etwas gehabt hatten, wie Äcker oder Weinberge, und es dann irgendwann mal verkaufen mussten, weil sie es nicht mehr halten konnten, hat Gott gesagt, ich will, dass ihr es nach 7 Jahren wieder zurückgebt. Ich lese mal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 15. Alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. So aber soll es zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder, denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Von einem Ausländer darfst du es eintreiben, aber dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen. Was hier nochmals am Schluss zum Ausdruck kommt, ist wirklich, wie Gott gesagt hat, ihr Juden, ihr Israeliten, ihr seid mein besonders ausgewähltes, auserwähltes, geliebtes Volk. Ihr sollt eine Gospelgemeinschaft leben, eine vom Evangelium wirklich durchdrungene Gemeinschaft, wo ihr auch in finanziellen und wirtschaftlichen Dingen sehr gnädig und großzügig miteinander umgeht. Und es ist tatsächlich so, ich erlebe das in vielen Gesprächen und Begegnungen, wenn Gott es dir schenkt, großzügig zu sein oder über die Jahre hinweg auch großzügiger zu sein, das befreit und macht froh. Das ist erstaunlich. Menschen, die wirklich so an diesem ganzen Geld und allem hängen und klingen und sagen, ich möchte immer mehr haben, das sind oft Menschen, die gar nicht so erfüllt und froh und befreit sind. Auf der anderen Seite so dieses loszulassen, zu sagen, ich habe den Nächsten auch im Blick, das ist etwas, was wirklich befreit und froh macht. Günther und Margot, ich weiß auch bei euch mit eurer Stiftung, ihr erlebt es genauso. Es wäre gut, mal wieder von euch ein Zeugnis zu hören. Dieses loszulassen, sagen, ich schaue nicht nur auf mich selber, ich habe auch die Menschen in Palach im Blick. Junge Türken, die es oft hier nicht so leicht haben und viele andere Beispiele gibt es. Es schenkt eine Freude, die man auch mit Geld nicht kaufen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem, wenn wir ehrlich sind, ist da eine Spannung zwischen dem loszulassen, dem anderen was zu geben, ins Reich Gottes zu investieren, auf der anderen Seite doch auch zu sagen, aber ich will auch meine Sicherheit haben oder ich will gern immer mehr haben. Und der Nehemia, der war natürlich klug genug, er hat gewusst, das ist zwar schön und gut, wenn die hier jetzt spontan sagen, wir wollen es zurückgeben, wir wollen nichts von ihnen fordern und wir wollen es tun, wie du gesagt hast. Und dann hatte er aber ganz bewusst, weise im Vers 12 und 13 heißt es, und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Das heißt, er hat gleich mal das festgemacht, er hat gesagt, toll, dass er jetzt ja sagt, aber jetzt bitte schön gleich mal hier einen Eid ablegen, dass er euch dann auch wirklich daran haltet. Um es dann nied- und nagelfest zu machen, hat er gleich noch einen Fluch ausgesprochen im Vers 13. Da heißt es, auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der diese Worte nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn und das Volk tat so. Das heißt, Nehemia, der hat gewusst, was in deinem und meinem Herzen beziehungsweise in ihren Herzen vor sich geht. Und er hat dafür gesorgt, dass es dann wirklich auch so gekommen ist, wie sie in einem vom Heiligen Geist geschenkten Moment dann diese Großzügigkeit auch zugesagt haben. Und es ist interessant, schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott etwas eingebaut hat, weil er dich und mich wirklich perfekt kennt. Und er hat etwas erfunden, was man als den, beziehungsweise was die Bibel als den Zehnten beschreibt oder bezeichnet. Das heißt im 5. Buch Mose Kapitel 14, Gott hat es erfunden und es ist interessant, was es auch mit ihnen, aber auch mit dir und mir tut. Da heißt es, du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt, und sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass sein Name daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls und von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst den Herrn, deinen Gott, dein Leben lang. Interessant, Gott hat es erfunden mit dem Zehnten und es tut etwas mit den Menschen damals, aber auch mit dir und mit mir heute, auf dass du fürchten lernst den Herrn, deinen Gott, dein Leben lang. Wenn du in der Gnade Gottes immer mehr auch Dinge auch loslässt und abgibst und auch den armen Bruder oder die Schwester im Blick hast, der wird Gottes auch dazu benutzen, dass du noch einen größeren Blick hast für Gott und für seine Majestät, aber auch für seine Gnade und für seine Herrlichkeit. Und ich möchte dir einfach mal Mut machen, ganz ehrlich zu Hause oder auch jetzt zu überlegen, okay, Gott ist großzügig. Das scheint hier ein zentrales Thema in diesem Kapitel 5 zu sein, großzügig zu sein, zu überlegen, bin ich denn großzügig? Der eine Bereich ist finanziell. Bin ich denn großzügig? Und damit wir nicht alle komplett hin und her schwirren, keine Ahnung haben, was denn angebracht ist, hat Gott das erfunden mit diesen 10%. Einfach, dass wir so einen gewissen Maßstab haben. Aber es ist ja auch nicht nur finanziell, das ist auch eine Sache, großzügig zu sein, auch mit seiner Zeit. Sich auch Zeit zu nehmen für Menschen oder manche Gaben, die man vielleicht hat, zu sagen, bin ich großzügig damit und setze ich die auch ein, auch für andere, selbst wenn ich vielleicht nichts zurückbekomme. Und Gott selber ist so großzügig. Wenn wir daran denken, das Evangelium, der Kern des christlichen Glaubens, das Kreuz, die Auferstehung Jesus Christus, du und ich, wir bringen unseren ganzen Mist zu Gott, aber seine Gnade ist immer größer als die schlimmste Schuld, den schlimmsten Mist, den wir bringen. Gott deckt es immer zu mit seiner Gnade und seiner Vergebung und seiner Liebe. Das heißt, Gott ist so großzügig. Er sagt nie, jetzt reicht's mir, jetzt ist es genug oder was auch immer. Oder ich habe nicht mehr genügend Liebe oder nicht mehr Vergebungsbereitschaft. Seine Gnade, seine Vergebungsbereitschaft ist immer größer. Und ich erzähle euch einfach jetzt was von mir persönlich. Ich war als junger Mann, als Jugendlicher, war ich mit einem Freund in den Sommerferien immer wieder unterwegs. Wir haben große Radtouren gemacht durch Bayern und Deutschland und so weiter. Und das war die Zeit, in der ich finanziell ziemlich geizig war. Ich komme aus dem Schwäbischen, da weiß man, wie man geizig sein kann. Man kann es auch sparsam nennen. Und einfach nur, um das zu illustrieren, wir haben es damals, gab es noch die deutsche Mark und Pfennige, da haben wir so gemacht, dass wir mit 10 D-Mark pro Tag leben konnten. Also 5 Euro. Das heißt, da war alles inklusiv, das ganze Essen und so weiter, wenn man Eis mal gekauft hat. Wir sind in die Metzgerei gegangen und haben gesagt, ich möchte bitte 30 Gramm Wurst. Nur so als Beispiel. Das heißt, ich weiß, wie man kleinkariert und geizig und sparsam sein kann. Das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass in der Gnade Gottes er mich verändert hat. Und ich lese euch eine Stelle vor aus Malachi 3, die Gott in meinem Leben benutzt hat zu sagen, hey, Gott ist großzügig. Ich möchte in der Gnade Gottes auch großzügig sein. Auch finanziell großzügig zu sein. Und Gott hat es geschenkt, dass ich dann schon die Entscheidung getroffen hatte, bevor Elisabeth und ich verheiratet waren, dass wir gesagt haben, wir geben immer mindestens 10% von allem, was wir bekommen, der Kirche, in der wir sind. Und darüber hinaus unterstützen wir auch noch andere Menschen, die eine Not haben. Wir können nicht alles tun, aber wir wollen bitteschön nicht so kleinkariert sein, nur 2% an andere zu geben, sondern bewusst zu sagen, die Messlatte für uns war aufgrund dieses Textes und anderen Texten 10% und gerne auch noch darüber hinaus. Und ich sage euch, das schenkt so eine Freude und auf der anderen Seite auch, was Gott dadurch bewirkt. Ich lese euch einfach den Text, lasst die Worte für sich selber sprechen. Malachi 3. Und hier spricht Gott, ihr seid von eurer Väterzeit. Das ist das letzte Buch im Alten Testament, wo er wirklich den Juden nochmals ins Gewissen gesprochen hat. Danach gab es 400 Jahre, in denen Gott nicht mehr gesprochen hat, bis dann Johannes der Täufer gekommen ist und Jesus Christus. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren? Das heißt, sie sagen, hey, was ist denn los? Was hast denn du, lieber Gott? Worin sollen wir uns bekehren? Wo sollen wir umkehren? Und dann sagt er, ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie er mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, könnt ihr auch sagen, ins Reich Gottes. Für Gott investieren, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch da nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Schaut euch mal dieses Versprechen an. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott sagt, prüft mich wirklich hiermit, ob ich euch da nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Ich weiß, dass wir viel beten und arbeiten im Hinblick auf, dass Gott in seiner Gnade immer mehr Erweckung schenken möge, hier in München, aber auch in Deutschland. ein Teil, ein Pfeiler neben vielen anderen Pfeilern wird sein, dass Gott in dir und mir und vielen Christen wirkt, zu sagen, ich will in der Gnade Gottes großzügig sein, auch finanziell großzügig sein. Warum? Weil Gott mit mir so großzügig ist und weil Jesus Christus bereit war, seinen Reichtum zu verlassen, arm zu werden, auf das du und ich Leben in der Fülle haben können. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir sehr, dass du auch diese wirtschaftlichen, finanziellen Themen ansprichst. Du weißt auch, dass es schwierig ist, was ist arm, was ist reich, was ist gerecht. Aber ich möchte dich bitten, Vater, dass wir uns nicht in den Details verheddern, sondern dass wir in deiner Gnade und auch hier in München und deutschlandweit, Vater, dass es immer mehr Dienste, Werke, Gemeinden gibt, Stiftungen, in denen eben die Großzügigkeit wirklich prägend ist. Weil du, Herr Jesus Christus, so gnädig, so großzügig mit uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist, dass du uns den Mut gibst, auch Glaubensschritte zu gehen, aber auch ermutigt zu sein, zu sehen, wie du in uns wirkst, aber wie du auch all die Gaben, auch unsere Zeit und all die anderen Dinge benutzt, auf dass dein Reich wachse und auf dass du geehrt bist, aber auch, dass es Menschen, die es schwierig haben, wirklich auch geholfen wird, ermutigt werden. Wir bitten dich aber auch, Vater, dass arme Menschen sich nicht einfach ausruhen und faul sind, sondern dass sie wirklich in deiner Gnade auch das, was du in sie hineingelegt hast, wirklich nutzen, zu dienen und zu deiner Ehre zu leben. Und so sei du mit uns als Gemeinde in Jesu Namen. Amen.